8. Besser. Melhor. Schlecht. Als Adjektiv in der femininen Form. Má. Schlecht. Als Adjektiv in der maskulinen Form. Mau. Schlechter. Pior.